Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum Warmwerden der Nerdfone, Ausgabe Nummer 72. Ich aus dem wunderschönen NRW, sonnigen NRW und mit der langen Leitung am 21. April diesmal zu Uwe und Huhet. Hallo. Ja, hallo. Jo, alle da, super. Leitung klappt, Setup hat unter einer halben Stunde haben wir es innegekriegt, dass wir per Skype hier uns hier aufnehmen können. Ich bin begeistert. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Ach ja, und wir haben noch Gäste, wir haben noch die Vögel beim Uwe im Hintergrund. Weil ich sitze beim Balkon, auf dem Balkon beim Hu in Stuttgart. Wollen sind da alles Profis hier, deswegen hat lange gedauert. Ich habe fast einen Monat Pause gemacht. Ich bin noch keinen Monat Pause gemacht mit Nerdphone und zack, schon habe ich einen Uwe und Huhet mit dabei. Hat auch mal einen Grund, wieso wir heute mal aufnehmen. Der Uwe und Huhet, die waren nämlich zusammen auf dem Easter Hack. Easter Hack. Wie nennt man so schön? Kehrwoche, ne? Kehrwoche, genau. Die Kehrwoche war ja hier irgendwie so das Motto, weil da in Kehrwoche die Buchstaben EH in aufeinanderfolgenden Reihenfolge sind und dann der schwäbische Humor halt, dann nennt man halt den Easter Hack Kehrwoche. Der Easter Hack 2014, der war in Stuttgart. Ja. Oder nicht, der ist in Stuttgart, ist ja heute auch noch eigentlich theoretisch, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Ist vorbei. Jetzt vorbei, ne? Ja, ist vorbei. Ich habe es mal leider nicht geschafft, aber das macht nichts. Dafür haben wir ja den Uwe und Uhet, die stürzen sich ins Getümmel. Und ihr wart die ganzen Tage da, ne? Also ich bin am Donnerstag in Bochum im Ruhrgebiet in den Intercity gestiegen, mit wenig Platz, so, der war rappelvoll, und bin nach Stuttgart gefahren. Bin dann mit dem Hu ein bisschen Sport machen gewesen. Die Hölle friert zu. Genau. Und dann war ja der katholische Feiertag, Karfreitag. Der hat dem CCC etwas das Eröffnungsevent verhagelt, weil die... Jetzt habe ich gelesen beim Twitter irgendwas. Ja, die Gläubigen haben da irgendwie, das Ordnungsamt hat da Alarm geschlagen, dass zwar in dem Gastronomiegewerbe Ausschank gewährleistet werden darf, aber keinerlei Veranstaltung, Kundgebung oder sonstiges wegen halt eben dem... Ja, aber das weiß man doch eigentlich. Wussten das die Veranstalter nicht? Oder haben die Mut zur Lücke? Ich vermute mal, das war der Mut zur Lücke und irgendeiner hat da halt eben aufgepasst oder gepetzt und somit hat halt der Checkspace vom CCC Stuttgart da ab 16 Uhr geladen, dass man sich da gemeinsam trifft ohne großen Bahai und so sind wir gegen 16 Uhr im Checkspace in Stuttgart aufgeschlagen. Hat also der Block war zugeschlagen. Das eigentliche Treffen war ja dann quasi, um schon mal die Hardware aufzubauen. Aber dann genau. Ruhe, natürlich keine Kundgebung, sondern einfach nur offen. Also ihr konntet schon rein in den Checkspace, ne? Ja, natürlich. Nein, wir mussten da draußen vorstehen und da rumlaufen. Und ja, man weiß ja nicht, da tickt ein bisschen anders in Baden-Württemberg, ne? Ich glaube, das ist Schwaben hier, ne? Oder Baden-Württemberg? Wo sind wir hier eigentlich? Ich weiß das. Beides, Schwaben und Baden-Württemberg. Die Schwaben in Baden-Württemberg, ja. Ach so. Ja, und also ich wüsste nicht, dass Schwabenländler ein eigenes Bundesland wäre, noch nicht, ne? Nee. Die Schwaben sind eine komplett eigene Kultur. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Eine nicht unangenehme Kultur. Ich bin ja oft genug da. So, da wart ihr also erst einmal ja gebremst durch unsere Religionsfreiheit, die wir alle ausüben dürfen, gemäß Grundrecht und danach durftet ihr dann, ab 16 Uhr ging es dann los, 16 Uhr war dann Eröffnungszeremonie? Ich glaube, die war etwas später, ne, Hu? Wir sind so, glaube ich, 16 Uhr sind wir rein und haben uns dann halt da hingesetzt und war halt zwangloses Unterhalten und es war eigentlich gar nicht irgendwie ein Vortrag oder irgendwas, es war halt einfach nur, dass man sich schon mal da hinsetzt und ja, sich beschnuppert irgendwie. Vorträge waren ja am ersten Tag so noch nicht. Ja, da war ein Häkel-Workshop, habe ich gesehen hier, eine Karfreitagsandacht. Das glaube ich, Karfreitagsandacht war da, glaube ich, auch noch irgendwie. Ja. So. Ist das denn groß da, der Checkspace? Ist der groß? Nee, der Checkspace eigentlich ist nicht so groß. Gegenüber ist so eine Kulturhalle, die ist groß. Und da ist natürlich dann auch an den folgenden Tagen die Post abgegangen. Also der Checkspace ist, würde ich mal sagen, 120 Quadratmeter vielleicht groß, so um die Ecke rum. Ah, das war also an mehreren Standorten, das Ding. Also der Checkspace ist gegenüber dieser Kulturhalle, wo halt das Hauptevent stattgefunden hat. Ah, und Blockwart-Alarm geschlagen. Also. Genau, da von dieser Kulturhalle, wo da halt auch dann die verschiedenen Vortragsräume und Workshops abgehalten wurden. Da wurde dann Alarm geschlagen, dass da halt eben keine Vorträge in dem Sinne gehalten werden durften. Und somit haben die Eröffnungszeremonie in dem Checkspace abgehalten. Natürlich in sehr kleinem Rahmen, weil halt noch nicht so arg viele Leute da waren. Ja, das ist ja meine nächste Frage. War das denn voll da? Wie waren gefühlt da Leute so ungefähr? Also ich glaube, irgendjemand hat mal was von gesagt gehabt von 450 Leuten in der Halle, in der wir dann in dieser Kulturhalle, wo dann halt sich das auf die Tische verteilte, wo dann halt WLAN-Kabel lagen, ne? Ja, die Tische müssen ja legendär groß sein, die Tische, ne? Irgendwie die waren legendär. Auf Twitter habe ich immer nur gelesen, ja, ich bin jetzt hier am Tisch und suche einen Who-Hat. Wo sitzt eine Who-Hat? Da schreibt der Who-Hat, ja, ich bin auch an dem Tisch. Wo bist du denn? Ja, wir hatten dann leider über zwei verschiedene Räume, glaube ich, gesprochen. Ach so. Eins, naja, wir hatten, also der Hu und ich hatten im Checkspace gesessen, also im Checkerspace gesessen und mit den beiden anderen, mit denen wir uns noch treffen wollten, die waren gegenüber in dieser Kulturhalle. Ich stand voller Riesentische und da hat es etwas gedauert, bis wir uns darauf geeinigt haben, welchen Tisch wir dann halt eben meinten, wo wir da halt eben sitzen, so saßen. Das heißt, es kommt nicht auf den Tisch an, sondern auch aufs Gebäude an, ja? Ja, genau. Checkspace gab es irgendwie nur einen Tisch, da stand halt ein großer drin in dem Raum und ich hab mich dann auch gewundert, warum die uns nicht sehen, aber dass die halt schon drüben waren, passiert halt. Ja, Real Life halt, ne? Ja, aber dafür gibt's ja Twitter. Ja, genau. Und da wundert man sich noch, wieso sich Leute über Twitter unterhalten, ne? Ja, gibt's ja Twitter und G+ und Facebook und für solche Geschichten, damit man sich mal irgendwann findet. Okay. Der Tag 1 war also erstmal gemütlich angefangen, ja? Ich glaube, der hat irgendwie nachts um 2 so geendet oder so. Wir sind dann irgendwann gegen Abend drüber in die in diese Kulturhalle. Da ist uns dann McFly über den Weg gelaufen, der uns dann dazu eingeladen hat, bei Milliways mit sich hinzusetzen. Der hatte halt so einen Tisch reserviert gehabt und dem kannst du ja schlecht Nein sagen. Bei Milliways nicht, nee. Ja, kannst schlecht Nein sagen und halt eben, du kannst so deine Klamotten dann da stehen lassen und mal auch irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder irgendwie so. Dem sind wir dann auch nachgekommen. Und die Netze waren halt ein bisschen wackelig die ganzen 3 Tage gegen. Das habe ich gelesen. Also irgendwie einer hat immer sowas geschrieben oder versucht, was zu schreiben und dann, ja, scheiße, eine halbe Stunde später es getwittert oder so. Ja, weil es wackelig, ne? Ja, also irgendwie schien da irgendwie, haben die da zweimal 100 MB VDSL angemietet, soweit ich das verstanden hatte, und irgendjemand hatte angeblich irgendwie versucht, 250 draus zu machen mit Bastelei, aber der hat dann verbastelt. Und somit hast du dann zwischendurch immer 10 Millisekunden Release-Time gehabt und 50% Verluste. Und da wurde dann meistens wurden die UMTS-Telefone ausgepackt. Was es natürlich vollkommen besser macht, die Funkzelle auszulasten, ne? Ja, genau. Also ich muss sagen, funkzellentechnisch, also die Verbindung, die war ziemlich fix. Also ich habe mir da mal kurz mal GIMP installiert und habe die 5 GB Flatrate, die ich da drauf habe, eigentlich recht gut ausgereizt. Also da kann ich nichts Negatives sagen. Okay, hat wenigstens das funktioniert. So viel UMTS-User waren wahrscheinlich doch nicht da. Ja, hat auch jeder Schiss, sein Smartphone auszupacken irgendwie da. Ne? Wahrscheinlich, ja. Und da ins Netz zu hacken, genau. Ich meine, nach so einem Event macht man halt die Kisten dann platt. Das macht gehört man halt mit dazu. Ja, natürlich, also, das ist klar. Ja. Ich installiere übermorgen, wenn ich wieder zu Hause bin, auch neu. Ja, vor allem, noch bist du nicht zu Hause, noch bist du im Weird und das ist so eine ganz gefährliche Bude. Ihr habt abends noch gehackt irgendwas, habe ich gesehen, ne? Ja, wir haben, da wurde gestern, wir haben noch versucht, so ein Brute-Forcing-Code zu schreiben, über ja halt das Passwort herauszubekommen. Aber der Ru und der Kollege aus der Schweiz, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, die haben halt, der Ru kann es besser erklären. Da war einer der Kollegen, hat über einen Beamer, erklär du mal weiter, Ru. Ja, die haben da halt so einen kleinen Server online gestellt und du konntest dann über diesen Server konntest du dann quasi Textnachrichten per Socket-Skript an den Server schicken. Du musstest dann halt sagen, hier schick mal den Text Hallo mit der X-Koordinate sowieso, Y-Koordinate sowieso. Und dann war dieser Text an dieser Leinwand und zwar so lange, bis der nächste kam und dann halt seinen Text drüber geschrieben hat. Okay. Und dann war es auch noch möglich, dass man einzelne Pixelpunkte zeichnet. Also dann musste man sagen, hier zeichne einen Pixelpunkt an die Koordinate 243, 128 im Farbton rot und das halt in Hex. Und dann ist dort ein kleiner Pixel, so wie wenn man sich einen Laptop einen Pixelfehler hat, so ein roter Punkt aufgetaucht. Und was halt cool war, so relativ schnell, der Name steht ja hier auf meinem Blog, deswegen kann ich den jetzt auch sagen, da ist klar Skill, hat sich dann so ein Python-Skript geschrieben und konnte dann damit eigene Bilder hochwerfen. Und dann dachte ich mir, hey cool, das möchte ich auch machen. Und das war so der große Spaß eigentlich im ganzen Event, da sich dann hinsetzen und überlegen, wie kriege ich jetzt die Infos aus einem Bild raus? Also wie lese ich ein Bild ein, digitalisiere das und werfe das dann per Socket-Skript auf einen Server, dass es dann an dieser Pinnwand dann erscheint. Und das war halt, also, ja, macht halt schon Spaß. Das Ganze über Python dann, ne? Ich habe es in PHP gelöst und der SK-Skill in Python. Okay. Und im Laufe des Events kamen halt immer mehr Leute dann dahinter, die dann halt sich irgendwelche Bildchen da hochgeschmissen haben und es war dann nachher irgendwie so der Kampf, also jeder wollte sein Bild oben haben und man hat dann gegenseitig sich die Bilder übermalt und ich habe ein Foto gesehen, wo hier so ein ganz wirrer großer, ich dachte, das wäre ein Monitor, aber jetzt wo du sagst, ein Beamer, das ist ein ganz wirres Bild mit tausenden von kleinen Bilderchen drauf da. Ja, genau. Das war das, ne? Ja, genau. Das war das. Das war dann so ein richtiger Cyber-Battle da hier. Ach so, Rotzpoppelkacke. Gesundheit. Nee, wegen jetzt ist das hier nicht mehr jugendfrei bezüglich des Jugendmedia-Staatsvertrages. Sowieso nicht jugendfrei. Wir sagen ja Scheiße, ficken und blöd. Genau, der Pascal hat jetzt auf die Spitze nicht jugendfrei hier, ne, Jugendmedia-Staatsvertragmäßig gekennzeichnet. So. Ist sowieso immer. So. Ja, genau. Ist alles not safe for work hier. Das ist alles nicht jugendfrei. Ich wollte das nur mal einwerfen, dass wir das jetzt hiermit gekennzeichnet haben. Ah, okay. Hitler. Ja, das war's jetzt, ne? Ja, genau. Okay. Ja, es ist eh nicht jugendfrei, wenn man über Hacker spricht, ja, ne? Das ist schon. Ach ja, ist ja strafbar, genau. Hab ich ganz vergessen. Und am zweiten Tag, also den ersten Tag mit so richtigen Vorträgen, habt ihr euch dann da auch ein paar Vorträge angeschaut oder Workshops mitgemacht oder habt ihr euch da beteiligt, aktiv? Einen Vortrag haben der Uwe und ich uns angeschaut, aber der Redner, der machte das wahrscheinlich zum ersten Mal oder war da noch nicht so fit drin und was für ein Thema? Ja, gerade hier. Genau. Wie war es? Jugendmedia-Staatsvertrag. Ach, hier um 12 Uhr war das? Oder? Nee. Da ging es halt um diese Kennzeichnung von den Jugendmedia-Staatsvertrag. Also die Bundesregierung versucht, also die Bayern haben versucht, ach, also die 16:30, ja. Genau, die versuchen, dieses Thema wieder auf den Tisch zu bringen, dass halt eben die Webseiten mit so einem Jugendmedia-Staatsvertrag-Kennzeichen ausgestattet werden. Aber da war halt eben nicht mehr, als wir vor 5 Jahren schon selber herausbekommen hatten, als wir damals überlegt hatten, ob wir nicht einen Server in Russland anmieten, um da unsere Webseiten zu hosten. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich kenne das. Da geht es ja um Kennzeichnung, also mit Altersfreigabe, genau, seiner eigenen Webseite. Genau, wo man sagt, genau. Hier, ich ich habe hier nicht jugendfreie Nerdphone-Podcast, da muss ich hier ab 18 draufschreiben und sowas alles. Und das irgendeiner muss es interpretieren und dann die Seite für unter 18-Jährige nicht aufrufbar machen können. Das ist ja zum Schutze der Jugend und da soll es ja diesen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag geben, der gestoppt worden ist. Genau, und den versuchen die bayerische Landesregierung, glaube ich, so wie ich das rausgehört hatte, wieder mit auf den Plan zu bringen, dass das doch wieder eingeführt wird. Aber der ganze Vortrag war irgendwie ein bisschen unausgegoren und nichts Neues für mich auf jeden Fall nicht. Und für den Hu, glaube ich, auch. Entschuldigung. Wow. Ich auf dem Balkon mit Heuschnupfen und hier steht eine riesen Birke. Haha. Aber es regnet glücklicherweise. Wie man hört, dass die Vögel zwitschern hier um mich herum. Na, ja. Jetzt ist gerade ruhig. Jetzt hast du sie vertrieben, die Vögel. Ja, genau, durch mein Niesen. Bisschen Regen habt ihr auch, ja? Habe ich auch gehabt heute. Ja, es nieselt hier gerade etwas. Es ist etwas kühl geworden. Heute Morgen war die Sonne durch. Ja, aber ich habe ansonsten keinen Vortrag mehr mir angeschaut, sondern halt eben da Sozialkontakte gepflegt. Was man da nun mal da macht, ne? Ja, was man da so macht mit den Leuten, die man so auf Kongress und Co. so trifft und sieht und quatscht und was man so macht. Und habt ihr euch nicht den von Tim angehört, den Vortrag Potlaff und die Matrix? Ne? Der war auch am Samstag. Ich glaube, also, da waren wir in dieser Coding-Area drin. 15 Uhr war der Vortrag. Da wäre ich gern gewesen, aber naja, ich war ja generell nicht da. Kannst du ja die Streams online ziehen. Echt? Haben die aufgenommen? Ja, die sind auch schon online. Wo? Wieder auf Media CCC oder? Genau. Entweder da, aber wenn du gucken willst, unter Easter Hack im Suchalgorithmus bei Twitter wirst du das finden, da hat irgendeiner das gestern Abend gepostet, dass die Dinger online sind. Cool. Da muss ich mit dem mal reinziehen. Und da hat sich wieder ein bisschen was getan mit dem Potlaff Publisher. Da ist wieder einiges. Ist im Hintergrund für ne, Podcaster-Hintergrund wieder irgendwas gemacht. Ja. Okay, cool. Dann weiß ich schon, was ich hier in diesen Tagen mache. Also ein Lob und eine Hochachtung an alle, die dort geengelt haben und mitgeholfen haben, dieses kleine, aber feine Event auf die Beine zu stellen. Die waren wieder mal sehr gut organisiert, super toll. Das heißt auch Engel, aber Hauptausrichter CTC Stuttgart, ne? Ja, CCC Stuttgart, geengelt, die alten Bekannten, die auch auf dem Kongress, auf den Camps und so weiter sehr oft engeln, die aus der Gegend kommen. Kannst du dich erinnern an die junge Dame, die auf dem Camp in Finofort. Ich kann mich generell nicht an junge Dame erinnern. Die selbstgemachte Nutella mitgebracht hat. Nutella mit ihrer Vorwerk-Moulinette-Ding da? Ja, genau. Ja, doch. So. Die hat letztes Jahr im November ein Kind bekommen und die war mit dem Kind auf dem Bauch, hat die Brötchen geschmiert. Ich sag jetzt mal nichts. Ich enthalte mich jetzt gerade mal. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht jugendfrei sind, aber trotzdem, nee, Leute, gar nicht. Genau. Und wie gesagt, also vielen Dank an die Engel, die da geengelt haben und diesen kleinen, aber feinen Event mitgeholfen auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an den CCC Stuttgart, die das super organisiert haben und gut über die Bühne gebracht haben. Also ist eine gelungene Veranstaltung gewesen. Ohne Engel geht es nicht. Genau, ohne Engel und ohne freiwillige Helfer, die das ehrenamtlich machen, geht's nicht. Okay, das heißt, ihr habt dann auch schön abgehangen die ganze Zeit, so wieder Mate getrunken, okay. Viel gechillt, viel gehackt. Im Hackcenter. Habt ihr so einen Punkt, wo ihr sagt, oh, das war richtig geil, da habe ich jetzt richtig was von, nächste Monate so richtig da, das war total interessant oder boah, das war ein super tolles Gespräch oder so. Also ich hab eine Sache, dass ich halt eben über eine Open Source Privacy Software für Android Phones, die bis in die tiefsten Annalen der Android Programmierung vordringend gehört habe, die mir installiert habe und darüber die Tage irgendwann ein ausführliches Blog schreiben werde, aber ich muss euch da erstmal noch ein bisschen einlesen, so dass man danach LBE Security, die ja nicht quelloffen ist, wo der Code closed source ist und man nicht genau weiß, was da halt die Japaner da machen, wenn man die einsetzt, auf jeden Fall bei mir abgelöst hat. Ich werde da innerhalb der nächsten 2 Wochen drüber schreiben, aber mehr kann ich da noch nicht zu sagen, weil ich mich da noch nicht so richtig eingelesen habe. Es ist sehr, sehr komplex, sehr groß, sehr viel. Die Software heißt X-Privacy. Die kümmert sich wieder um die Rechteverwaltung und die Rechteverwaltung von Android-Apps untereinander. Untereinander bis in die allertiefsten Java-Geschichten, in denen der ganze Kram geschrieben ist, bis runter in die Socket-Programmierung kann man da Rechte vergeben. Okay. Also noch viel tiefer als halt mit LBE Security. Und das ist so komplex, diese ganze Geschichte, dass ich mich da erst einlesen möchte, ich da in tiefergehende Infos geben. Ich möchte mich jetzt hier nicht lächerlich machen. So auf die Ach, Schnelle. Komm. Wir sind doch alles hier Profi-Amateure. Ja, genau. Also ich habe die installiert und wunderte mich, nachdem ich mit dem Hu am Samstag, war es Samstag oder Sonntag, Hu? Was? Gestern war Sonntag, ich war gestern Morgen mit dem Hu hier laufen. Ja. Und habe dem Hu auch zu einer persönlichen Bestleistung verholfen. Ich glaube, ich kenne noch jemanden, mit dem ich hier gerade spreche, der habe ich das auch schon mal hingekriegt. Ja, der, ich erinnere ja, mich dran. Genau, ja. Also, genau. Und dann wunderte ich mich, warum dieser komische Track bei Endomondo nicht da in meiner Endomondo Software online aufgeladen war. Und ich hatte da den Abend vorher mit diesem X-Privacy rumgespielt und musste dann da halt nochmal da mit den Rechten irgendwie mich da einlesen. Bis selbst das ausgeschossen, dann, ja? Und dann habe ich den Selbstausschuss des Schloss gefunden und dann hat das Ding das auch gemacht. Und jetzt lädt es halt nur noch den Kram hoch und macht nichts anderes mehr. Aber und trägt halt via GPS. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein bisschen entsetzt. Also ich lese hier von, ich war mit dem Hu laufen, ich habe Sport gemacht, ich sehe ja Bananen auf einem Foto im Hackcenter. Also wo leben wir denn? Ach so, ja genau, das war das heute Morgen, genau, ja. Kuschilken, genau. Was erwarten Sie denn hier von mir sonst, ne? Ja, hallo? So, Zuckergetränke, Mate und hier faul auf der Couch rumliegen. Gesund essen. Ihr müsst doch hier gewisse Erwartungshaltung der Öffentlichkeit erfüllen, der Hacker oder so. Ne? Ihr habt eine Aufgabe, ihr habt eine Mission. Dass ich mich nicht mehr rasiere oder so. Ich glaube, das hat der Kollege, der Rehmann, der hat hier da den Nerd. Der haut alles der raus. Hat genug, ne? Der hat genug Nerd-Flair in die Runde reingeworfen. Der haut alles raus, ne? Dann können wir uns ein bisschen zurücknehmen. Dann dürfen wir eine Banane und einen Apfel essen. Der hebt den Nerdschnitt, ja, okay. Ja. Also im Durchschnitt waren wir voll Nerds. Okay. Auch Uwe und ich mit Laufen und Quark abends und gesundem Essen. Oh, da tun sie Abgründe auf. Quark abends. Ja, ja, ja. Keine Pizza oder Cola oder so. Mein doch, Gott. Wir waren auch eine Pizza essen, der Uwe und ich. Und gab es am Freitag, gell? Ja, genau. Ja, Freitag. Aber dann haben wir auch da wunderbare Kroketten mit Brathühnchen gegessen, die da im Catering angeboten wurden. Oder Frikadellen mit Paprikareis. Hast du denn auch die wunderbaren Herrgottsbescheißerle probiert? Den wen? Die gab es am Freitag nicht. Am Freitag gab es kein Essen. Ach so, auch nicht? Ja, nee. Herrgottsbescheißerle. Kennst du ihn nicht, Uwe? Nee, nie von gehört. Hu, ist your turn. Also, der gemeine Schwabe ist im Grunde eigentlich schon recht christlich und isst am Karfreitag kein Fleisch. Aber der gemeine Schwabe ist im Grunde auch ein bisschen schlauer so als der liebe Gott und hat sich dann überlegt, hey, wenn ich jetzt das Fleisch in Teig einpacke, also in Maultaschen, dann sieht das der liebe Gott nicht und dann darf ich die essen. Und deswegen gibt es im Schwabenland am Karfreitag Maultaschen. Ach so. Auch auf umgangssprachlich Herrgottsbescheißerle. Ah, jetzt habe ich verstanden. Nee, habe ich leider nicht bekommen. Und wieder habt ihr was gelernt in Nerdfone, unglaublich. Kultur. Also der Hu hatte mir hier wirklich ein paar super Tage kredenzt und mich unter anderem auch seiner Mutter vorgestellt. Ostersonntag war ich dann bei Hus Mama und ihrem Lebensgefährten zum Essen eingeladen. Wow. Ja, ich habe mich auch, glaube ich, gut benommen. Ja, auf jeden Fall. Also der Uwe ist ein sehr angenehmer Gast hier, auch wenn er nur auf dem aufblasbaren Bett schlafen muss, das über Nacht langsam die Luft verliert. Das kennt der Uwe von mir auch, aber die Luft bleibt drinnen bei mir hier in der Matratze. Also das Bett ist genial, das Bett entwickelt sich so über Nacht zu einem Wasserbett. Ah. Es verliert wirklich über Nacht so 10% der Härte, sodass dass du morgens wie in so einem Wasserbett aufwachst. Also das hält nicht so richtig die Luft, aber es ist besser als auf einer Isomatte irgendwie auf dem Boden zu schlafen. Daher, ich beklag mich nicht. Es ist alles gut, wie es ist. Und ich bin ja glücklich, hier zu sein und hier gewesen sein zu dürfen, weil mal wieder andere Leute kennengelernt zu haben und gesehen zu haben und vernünftige Menschen mit vernünftigen Gesprächen. Endlich wieder normale Menschen, ne? Ja, irgendwie so. Ich vermisse es doch wirklich, dass halt im Real Life, dass das doch nicht so richtig klappt mit dem Reden mit den Menschen. Das funktioniert nicht so richtig. Ihr habt doch alle hier zu dritt in Huheds Residenz übernachtet, in einem 7-Zimmer-Apartment, ne? Ja, genau. Zweimal war der andere Gast noch dabei. Wow. Der ist jetzt auf dem Weg nach Hause, soweit ich weiß. Und der hat heute Nacht eigentlich einen Podcast aufnehmen wollen mit Eska-Skills, aber das haben die dann auch nicht auf die Reihe gekriegt. So dass halt, dass er gestern nicht hier geschlafen hatte, die in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht. Der Kollege tweetete gerade, er sei tierisch müde. Die haben wohl die ganze Nacht durchgemacht. Kann passieren, ne? Aber er sah heute Mittag ziemlich abgespannt aus. Ja, das ist ja jetzt nicht so das Unübliche bei ihm, ne? Das weiß ich nicht. Also ich bin ja, wie du auch, sehr konsequent zu sagen, komm, ist kurz vor eins, lass uns nach Hause gehen. Hier ist nicht mehr viel los, die saufen jetzt nur noch. Genau. Und wir wissen, wenn wir halt eben, wir alten Männer halt eben zu lange saufen, sehen wir an einem Tag ziemlich scheiße aus. Also versuche ich immer da, dass man da die Vernunft überwiegen lässt und sich nicht da hinreißen lässt, irgendwelche unerlaubten Mittelchen irgendwie zu nehmen und zu viel zu trinken, dass man doch besser dann die Kurve kratzt und sich lang macht. Dafür ist man dann halt morgens um kurz nach sieben auf halt. Und kann dann sich mit als einer der ersten am Hackerplace, kann sich die besten Plätze aussuchen. Ne? Ja, genau. Man kann sich dann noch lange genug restaurieren, dass man da auch noch einigermaßen Menschen ansehnlich würdig ankommt. Also, du weißt, ich bestehe darauf, halt wie so ein Mensch auszusehen. Und nicht wie so ein, ne? Also waschen muss mindestens drin sein, ne? Genau, waschen, rasieren, die Haare gestylt und geschminkt und so. So sollte schon so sein. Okay. Und so waren wir meistens so gegen 1 Uhr sind wir dann da weg und ja, genialer Nahverkehr hier auch in Stuttgart, muss ich sagen. Also wir wohnen im falschen Gebiet, Pascal. Also das dieser also Nahverkehr. Trotz S21 geht alles noch, ne? Nein, dank S21. Ah, wahrscheinlich. Das wollte ich hören. Dadurch wird alles besser. Ja. Ich höre ein bisschen Ironie gerade im Hintergrund. Ich schalte mal die Ironiebremse aus hier. Ja. Also sehr gute Nahverkehrsverbindung, U-Bahn, S-Bahn. Ja, das stimmt. Läuft alles fluppig, super gut. Also besser als bei uns im Ruhrgebiet. Und das ist ziemlich beeindruckend. Ob es nun Hamburg, Berlin, München, Stuttgart und dann kommst du halt in dieses Riesenballungsgebiet, wo wir halt leben und da funktioniert das alles nicht. Also Vielleicht sollte man noch mal irgendwie anstatt Rot die Schwarzen da einsetzen. Ach nee, Politik wollte ich gar nicht mehr sprechen. Memo an mich, streich das bitte. Ich habe Politikfilter hier dran. Ja, genau. Also, naja, also so ein bisschen politisch kann man ja werden, aber nicht, keine Fundi-Diskussion. Das ist ja, so, also passt das, halt das alles. So. Ah. Ja, genau. Ein bisschen politisch dürfen wir werden, ne? Herr Kuschelke, Herr Berater. Ich habe deine E-Mail gefunden und gelesen. Ja, hast du gefunden, meine Einladung, dass ich am 7. Mai im Bundestag bin? Ja, habe ich. Ich freue mich auch schon tierisch drauf. Ja, ich auch. Ich hoffe, da gibt's ein Video von. Oder es gibt einen Livestream. Es gibt einen Livestream auf bundestag.de. Ja, das werde ich mir angucken, wenn du da sprichst. Es gibt einen Livestream, 14.30 Uhr startet das, gibt 16 Uhr. Und wir sind da mit 6 Sachverständigen eingeladen. Ein paar von den anderen Sachverständigen, die werdet ihr auch kennen. Ich sag noch nicht, wer das ist, aber die werdet ihr auch kennen und erkennen, die anderen Sachverständigen. Zumindest einen davon werdet ihr sehr schnell erkennen und wird interessant werden. Überschrift IT-Sicherheit. Okay. Mehr weiß ich auch noch nicht. Dann werde ich den Streamer aufzeichnen. Mehr weiß ich leider auch noch nicht. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt und sehr aufgeregt. Das ist ehrenvolle Aufgabe. So, genug der Politik. Genau, genug der Politik. Wir waren beim Easter Hack. Beim Easter Hack, und das war schon ein Easter Hack, das ist ja nur eine kleine Veranstaltung, ist ja kein C3 oder sowas, aber Ist das denn so vergleichbar, so mit den Leuten, die so auf dem Kongress sind? Ich sag mal nicht größenmäßig, aber so orgamäßig, so mit so Einlass, Bändchen drum und hier gibt's Warte, genau. Da gibt's Kumpels, da gibt's Junk und da gibt's Internet, da gibt's ein Bild Sex Center. Ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass nicht so viele Leute da waren, dass halt mehr echte Nerds da waren als auf dem C3. Also ich hatte beim letzten C3, bei dem ich war, ich glaube der 28 C3 war das, wo ich das letzte Mal war, waren wir zu viel, ich weiß Muggels. Nicht. Politik-Nerds. Nee, Muggels. Ja, Muggels. So Hipster, Muggels. So, ja. Hey, komm, das ist jetzt gerade cool und da machen wir mit, aber jeder dreht sein eigenes Süppchen und hier setz dich mal wieder nicht zu uns hin, da sitzen nur wir und da war das halt cool hier, hier auf dem Easter Hack, du konntest halt wirklich mit jedem reden und jeder war irgendwie offen cool. Und du hast dich da hingesetzt und du hast dich überhalten über Thema A und dann gleich der nächste, hey cool, da kann ich auch was dazu sagen und keine Berührungsängste. Genau sowas habe ich auf dem Kongress vermisst, auf dem 30 zu 3. Genau sowas habe ich da auch angemerkt, wo ich gesagt habe, es geht da gar nicht. Was du gesagt hast, man kann, da hast du Hipster rumlaufen, gehören ja eigentlich auf die Republika oder sowas, hier irgendwelche Nerd-Hipster, die da nichts zu suchen haben. Ja, Little Ponies und so, ne? Mit denen kannst du dann dich nicht unterhalten und die wollen sich auch nicht mit dir unterhalten, die schotten sich ab und dafür brauche ich nicht auf so einen Kongress gehen. Das ist. Ja. Das war jetzt hier am Easter Egg auf keinen Fall so. Also, cool. Du hast natürlich recht, dass das auf dem 30C3 jetzt doch erheblich heftiger war als auf dem 29er, noch wegen der Snowden-Affäre waren da wahrscheinlich noch mehr, wie hast du die jetzt genannt, Muggels. Genau, Muggels. Die Person, wenn man da halt eben so wie du halt eben mit dem Nerdphone dahin läuft und die wir zwar der Anlaufpunkt waren von unseren 15, 16 Kumpels, die sich aber auch schnell wieder verteilt haben, dann bist du da ziemlich schnell alleine gewesen und hast da schlecht Anschluss gefunden. Das war jetzt hier nicht so. Hier hast du mit irgendjemandem gesprochen, der irgendein Problem hatte mit irgendeinem Laptop, wo ein Linux drauf war, wo halt der nicht in Ruhezustand fährt, und hast ihm gesagt, guck mal da und danach und das könnte das sein, und habt ihr dann gemeinsam irgendwie versucht, das Problem zu lösen. Das war auf dem Kongress nicht so und das war hier doch, war schon technischer, mehr in diese Coderei, mehr in die Hackerei-Szenerie als in dieser in dieser Little Pony-Politik. Ja, das. Ja, wo jeder irgendwie versucht, sich selber zu positionieren, irgendwie, hallo, ich bin so ein Hacker, und weil ich habe ein Little Pony im Schrank stehen. Das war hier nicht so. Also wenn es hochkam, vielleicht. Ich glaube, McFly hat mal irgendwann nachgefragt, weil das Netz nicht richtig lief. Da waren 350 Leute da in der Halle. Okay. Und das ist natürlich dann ein sehr kleiner Rahmen. Ne? Und ansonsten gab es halt von Marte über Chunk bis rund um die Uhr, von morgens um 10 bis abends um 22 Uhr Kaffee und Brötchen und Nutella und Obst für die Teilnehmer. War alles super geregelt, super gemacht, hat super gepasst. Cool. Man durfte in den Hallen nicht rauchen, das finde ich auch sehr gut. Man musste da rausgehen. Sehr, sehr finde ich auch. Find ich auch. Und was nicht schön ist, Tims Vortrag ist nicht online. Aha, das wird dann wahrscheinlich noch kommen. Das wird das wahrscheinlich im Laufe der Woche kommen. Also im Großen und Ganzen empfehlenswert von eurer Seite her, nochmal hinzufahren? Ja, klar. Also nächstes Jahr Paderborn. Ich wollte sagen, Paderborn nächstes Jahr? Ja. Steht schon fest? Ja, steht schon fest. Und danach das Jahr Salzburg. Okay, also Leute, nächstes Jahr Paderborn. Interessant, ist bei uns in der Nähe. Ja, genau, da könnten wir auch hinfahren, Pascal. Ja, richtig. Wenn da nicht Ostern wäre. Ja, schauen wir mal. Ach so, wenn da nicht Ostern wäre, genau. Deswegen Easter Hack, ne? Also dann würde ich doch eher vorschlagen, wir fahren zum Camp und versuchen das, was da vermeintlich anstehen könnte. Camp ist sowieso. Im Privatbereich, dann schieben wir das eben raus. Dass das nachgebombt wird, was dir da unterdessen passieren könnte. Ja, eben, deswegen. Dass wir das dann verkaufen wir deiner Familie, dass das eben 5 Tage später stattfindet. Ja, wir fahren auf jeden Fall. Ich hab schon andiskutiert. Also Camp ist drinne. Also nächstes Jahr Camp ist drinne. Egal was, egal wann es ist. Da habe ich mir jetzt so Sorgen gemacht, dass ich mit dir nicht Nee. Habe ich schon andiskutiert und sieht ganz gut aus. Also wir sind noch nicht zum Abschluss gekommen, aber es sieht ganz gut aus. Ich schick mal demnächst per Fleurop ein paar Blumen so. Ne? vielleicht bringt das ja was so als unterstützendes Argument. Ach nee. Das kriege ich schon hin. Das ist schon gut. Das einfach. Ja. Ist ja mein Ding, deswegen leider. Naja, okay. Das heißt, wer mag, möchte doch am 7. 9. Juni, das ist der Pfingstsamstag, zum BBQ nach Dortmund, zum Chaos-Treff Dortmund kommen. Die wir fand, ja, am 7. Juni, ctdo.de ist es näher beschrieben. Der CT Dortmund macht ein Barbecue am 7. Juni, den Pfingstsamstag. Mhm. Ist das auf deren Homepage öffentlich drauf, so gedöns ja, hier? Und dann, ja. ctdo.de. Cool, da machen wir mal ein Facebook-Event draus, mal gucken, wie Leute kommen. Ja, also ich glaube mal, also ich, du wirst für dein Bier und für deine Kotelett, glaube ich, auch ein paar Cent abdrücken müssen. Ja, das dürfte ja wohl drin sein, ne? Ja, ich glaube, wenn das bei Facebook steht, dass du da ein paar Cent abdrücken musst, dann kommt da keiner. Ach doch, dann ist recht. Okay, das heißt also an Events mangelt's nicht, aber dieses Jahr, glaube ich, wird noch ein bisschen mau werden. Diesen Sommer ist ja nicht viel los, diesen Sommer. Ich glaube, da sind zwei Events, irgendwie zwei sind da, ne? Im Laufe der nächsten 5 Monate. Eins im August, die Hackint, kann das sein? Und eins in England, genau. In Deutschland ist nicht mehr so viel. Ich wollte gerade sagen, hier ist gerade nicht viel los, ne? Ja, in England ist noch eins und ich glaube, die Hackint noch. Ja, die sind überall, aber nicht bei uns hier im Umkreis. Nicht Holland, nicht Deutschland. Ja. Nicht unser Einzugsgebiet. Ja. Für normale Menschen. Genau. Cool. Also hat Spaß gemacht. Ihr habt euch schon lange ausgeschlafen. Ihr hört euch noch relativ menschlich an. Also ist doch. Wir waren früh im Bett. Ja, siehst du. Wir sind beide fit. Beide fit. Top fit. Was habt ihr denn? Habt ihr noch so gehackt hier? Ich habe irgendwas von Fernseher gelesen oder so. Oder ihr habt doch beide so einen Samsung-Fernseher, kann das sein? Mhm. Ja. Hey, habt ihr das auch mitbekommen vorgestern oder gestern? Hat's nee, auch gebrannt? Wir haben bei Samsung mit der Hauptserver weggebrannt. Wir haben den LG, kein Samsung. Ach, LG, okay. So, ja, das betrifft uns nicht. Na dann. Aber die News haben wir auch gelesen. Ist krass, ne? Das beim Headquarter Samsung, da brennt es im Haus, ist schlimm genug. Und dann sind nur noch deren Webserver nicht erreichbar. In Anführungsstrichen Webserver, wo die Homepage schon läuft. Und komischerweise spinnen dann die Samsung-Fernseher weltweit, weil die Apps nicht funktionieren, weil die auf den Webserver von Samsung aufzugreifen. Krass. Ach, darum ging es dabei. Ja, krass, sage ich dir. Ist das ein Notfallmanagement? Tja. Alles sehr, sehr, sehr fragil heutzutage, ne? Sehr fragil. Tja, also wie der Hu und ich da vor knapp 2 Jahren direkt mal ausgebaldowert haben, wo die Cookies hingesendet werden, wenn man dieses ABTTV in den Einstellungen enabled hat, ne? Wo dann halt eben, ja. Aber wir wissen halt auch durch Snowden und Beschnüffelung von Frau Merkel hat sich im Verhalten der Nicht-Nerds nichts verändert. Und das wird sich auch nicht ändern. Ja, außer dass Snowden jetzt noch weniger glaubwürdig ist, wie er vorher schon war. Was er für mich vorher schon nicht war, ist jetzt recht nicht. Als Marionette von Putin hier jetzt letztens Fernsehauftritt, ist er ganz gestorben für mich. War eh kein Thema für mich, aber jetzt ist es jetzt sowieso vorbei. Ja. Also die einzigen, es gibt halt, ja, ist so, ne? Wie auch immer, es wird sich da nichts ändern und daher, also kann es nur noch schlimmer kommen, als es schon ist. Ach nö, ich bin positiv, immer Stück für Stück, es kann nur schlimmer werden aus meiner Sicht, wenn keiner was tut. Wir sollten nicht überreagieren, wir sollten gesunden Menschenverstand walten lassen und jeder im Kleinen kann was bewirken, wie man sieht, man muss sich nur ein bisschen engagieren und kann man versuchen, ein bisschen was zu bewegen. Ob man es schafft, ist eine andere Sache, aber wer es nicht versucht, der weiß nie, ob er es geschafft hätte. Also versuchen, was zu bewegen, in welchem Kreis auch immer, ob man sich hier im ERFA-Kreis, beim CCC irgendwie engagiert oder wo auch immer, engagieren ist wichtig, weil Resignation ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn alle sagen, ja, pff, toll, wir schaffen ja, das sowieso, mehr. Das sowieso. Also so ein bisschen engagieren, so ein bisschen hier diesen Nerdfoden aufrechterhalten und mal drüber quatschen, wieso nicht? Wieso nicht? Einfach mal das Wort, wie sagt man das schön, das heilige Wort in die Steppe rausbringen hier. Genau, verschlüsselt und eure E-Mails mit PGP, bitte. Genau, mindestens PGP, macht vielleicht noch, wenn ihr Lust habt, ein bisschen S-Mine, wie es geht, findet ihr eh auf allen Homepages, es gibt 1000 Anleitungen dafür. Genau. Bitte verschlüsselt. Und achtet auch auf Daten, achtet auf eure Daten, wem ihr die gebt und wer was auslesen darf. PGP, hast du schon davon gehört, von dieser Keybase.io? Oder nutzt das einer von euch beiden? Nein. Das ist eine nette Idee. Keybase.io hat was zu tun mit PGP-Verschlüsselung, weil wenn ich jetzt irgendjemanden eine verschlüsselte Nachricht zukommen lassen möchte, wo kriege ich denn den seinen Key her? Ich muss mit dem vorher kommuniziert haben oder auf einen von den 1000 dusseligen, nicht aussprechbaren Key-Servern nachsuchen, wo der seinen Key hat, wenn er den nicht auf der Homepage hat. Wo kriege ich diesen vermaledeiten Key meines Gesprächspartners her? Keybase.io. Du lädst einen öffentlichen Schlüssel da hoch und da kannst du dich verifizieren, kannst den sogar relativ einfach revoken, was ja bei Key-Servern so ein Problem ist. Also mittlerweile sind, glaube ich, 4 PGP-Keys von mir unterwegs, wo ich ich war ein bisschen schusselig, bin ich selber schuld, aber wo ich meinen Passwort verschlammt habe und die sind jetzt immer noch öffentlich und die kriege ich nie mehr raus, die Keys, kann ich nie mehr revoken und Leute versuchen vielleicht mich darüber zu kontaktieren und damit verschlüsseln die Nachrichten. Das kann mit diesem Keybase.io so schnell erstmal nicht passieren. Das ist ein nettes Projekt. Nettes Projekt, muss ich sagen. Sieht ganz gut aus. Hört sich gut an. Das hat ja der Tim auch soweit schon ein bisschen, seit zwei Podcasts schon, bei der Freakshow haben sie es auch schon durch mittlerweile auch für relativ gut befunden. Also ich finde nur einen Nachteil, man kann auch sein Private Key hochladen und da bin ich ja gar kein Freund von. Ja, bestimmt nicht. Ey. Ich habe am 4. August 2013 einen POG veröffentlicht, wie man sich E-Mail-Adressen von Public PGP-Key-Servern crappt. Ja genau, das habe ich gesehen. Oh ja, wie hast du das denn gemacht? Kannst du mir was erzählen? Ist das open oder? Das ist oben, da ist auch ein POG offen, da kann jeder quasi draufschauen und ich finde die Key-Server, also es gibt Leute, die dann sagen, ja, hier ist er nur ein Feature und was weiß ich, aber ich finde, es sollte halt kein Verzeichnis für E-Mail irgendwo online geben, indem ich mir dann quasi alle E-Mails rausgrabben kann. Weil ja, jeder hat genug Spam von uns jeden Tag. Ich weiß nicht, bei mir sind es irgendwie so 100 Spam-E-Mails jeden Tag. Ja, kommt ungefähr hin, ja. Und durch die Sachen wird es halt noch mehr. Also du hast ein Verzeichnis und jeder, der irgendwie E-Mails verschicken möchte, ja, kann sich da bedienen. Und ach, du hast einen Weg gefunden, wie man, ja stimmt, wie man aus den PGP-Servern, genau, aus den Key-Servern die E-Mails raus extrahieren kann. Genau. Nicht den Public Key, sondern die E-Mail-Adressen. Okay. Ja. Also ich habe das Skript, das ich da geschrieben habe, nicht veröffentlicht, sondern nur einen POC, also Proof of Concept, aber der ist schon so aussagekräftig, dass man sieht, wie es im Prinzip funktionieren würde. Vorbildlich, weil sonst hätten wir die ganzen Spam-Versender, die würden dich ja mit Gold überhäufen. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Ey. Aber ja, ist natürlich klar, dass die Weitergabe End-to-End-Verschlüsselung, man muss halt entweder von der Homepage, die derjenige betreibt, wenn er den einer betreibt, dann muss der auch das auf die Reihe gekriegt haben, den ASC-Code dahin zu stellen. Und es ist immer noch, glaube ich, zu wenig Aufklärung, wie dieser ganze Kram überhaupt funktioniert, weil die Masse meint immer noch, dass Verschlüsselung etwas mit Heartbleed zu tun hat und das ist natürlich nicht der Fall. Ja, aber ist schon krass. Also ich schicke, glaube ich, so im Durchschnitt im Monat vielleicht 4 verschlüsselte E-Mails und davon gehen 3 an dich. Ja, danke schön. Ja, ich meine, das machen wir ja so, aber es ist schon krass. Bei mir ist es nicht anders. Also ich glaube, bei Who ist es auch nicht anders, dass wir halt irgendwie so eine Handvoll Leute sind, die sich da untereinander konsequent, auch wenn es um echt belangloses Zeug geht, die E-Mails verschlüsseln. Ne? Also ich habe vorhin eine Mail bekommen von Vattenfall, weil ich meine Energieanbieter gewechselt habe, um Geld einzusparen. Und da läuft diese gesamte Kommunikation via E-Mail unverschlüsselt durchs Netz. Also mit allen Vertragsdaten. Der alte Vertrag ist gekündigt und Sie können sich hier, da und da einloggen und das per PDF uploaden und Ihr alter Gasanbieter hat die bestätigt und es ist, dann kommt die nächste E-Mail, dass halt eben der Vertrag dann doch so und so dann zustande kommt, dann und dann und bla bla. Das läuft alles unverschlüsselt ab. Und ich habe dann mal eine Nachricht zwischengeschickt, dass halt mein PGP Key da und da liegt und dass man das da bitte verschlüsseln sollte. Da sind dann erst eine ziemlich verständnislose Antwort drauf gekommen, was denn dann überhaupt sei. Genau. Und da habe ich dann halt aufgegeben, da überhaupt weiter mitzureden. Dass halt eben diese, ja, ich bin der Ansicht, das geht keinem was an, wo ich meinen Strom her beziehe und wie diese Vertragsdaten da aussehen könnten oder wie viel 1000 Kilowatt ich im Jahr da durchblase oder nicht. Na, und das weiß sowieso jeder mit Smart Meter. Ja, dann sowieso. Dann weiß sowieso. Eh jeder. So, ja, ist das, schon krass, also ja, das keiner aber nutzt. Wie es halt, wie du halt sagtest, das sind 3-4 Leute, mit denen man da verschlüsselte E-Mails austauscht. Und wir tauschen doch unsere, da steht doch nicht gerade super Wichtiges drin. Also wir unsere. Nö, aber trotzdem, da stehen ja, Sachen einfach, die gehen kein anderer was an und das genau. Geht uns beide was an. So, das genau. Soll auch nicht, das soll auch nicht der Admin von irgendeinem Mailproxy oder sowas lesen sollen und sich nicht aber denken, das geht keinem was an. Fertig, ja. Darum verschlüssel ich die. Genau, ich auch. Deshalb, darum geht's. Ich versuche es immer wieder und immer wieder in meinem Bekanntenkreis halt die Leute zu einer Alternative zu Windows zu bewegen oder auch eben zu bewegen, dass sie ihre E-Mails verschlüsseln. Und ich stoße da halt auf Verständnislosigkeit und schränke da ja meinen E-Mail-Verkehr mit denen auch auf wirklich belangloses Zeug ein. So nach dem Motto, ich wünsche dir frohe Ostern. Genau. Und bunte Eier, genau. Ja. Und dicke nicht unfrei, siehst du. Dicke und bunte Eier. Ja. Tja. Und bei dir, mit viel verschlüsselte E-Mail nach so privater, was ist auch nicht so weit, ne? Ja, es nutzen halt wirklich sehr wenig Leute. Dienstlich ist es da schon angenehmer, weil da ist der Zwang zum Verschlüsseln. Also genau. Jeder muss E-Mails verschlüsseln können. Und ja, aber im Privaten sehe ich da auch wirklich, ist Nachholbedarf. Nachholbedarf. Sehe ich auch so. Da kann man noch was tun, oder? Aber was? Sollte man Krypto-Partys oder ähnliches? Ja, aber ich weiß nicht. Die gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, Krypto-Partys. Die Masse müsste reingeprügelt werden. So hier. Vielleicht sollte man diese Krypto-Partys direkt in so eine Bastelstunde, wo halt wir die Nerds, die EFTAs und CCCs und so weiter, die gehen doch mittlerweile so Bastelstunden für Elektroschrott, also die Leute würden den sonst wegschmeißen, dann kommen die da hin mit einem Verstärker und die löten das wieder zusammen und gleichzeitig zwängen die dir so eine Krypto-Party mit auf. Also das heißt, wenn ich dir deinen Föhn repariere, musst du dir diese Krypto-Party reinziehen. Ja, da macht es ja nur CTC. Wenn wir ein bisschen weiter denken, größer denken, wie kriegen wir sowas in die Masse rein? Wie kriegen wir hier so Krypto, Privatkrypto für Privatleute oder für kleine Unternehmen, wie kriegen wir das in die Masse rein, in die Menge rein? Wie kriegen wir die Leute erreicht? Das ist noch eine sehr hohe Herausforderung, der wir uns stellen müssen, glaube ich, alle. Ja. Es sollte auch die kassieren an der Edeka-Kasse, die zu Hause mit ihrem Computer als eBay Power Seller irgendwas verkauft oder sowas oder mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in Neuseeland E-Mails schreibt, auch die sollte wissen, was Krypto ist und was Verschlüsselung ist und wie das geht. Woher weiß sie das? Wer hat welchen Auftrag, dem Bürgern seines Landes etwas mitzuteilen und etwas mitzugeben. Ja, aber leider kommt da sehr oft als Antwort zurück, finde ich, bei mir, so wenn ich mit den Leuten spreche, dass ja, was ich zu sagen habe, ist eh uninteressant. Kann ruhig jeder wissen. Ich fahre auch nur 30 km/h mit dem Auto, muss trotzdem Führerschein machen. Komisch. Muss gut. Jeder einen Internetführerschein haben, wo er sowas lernt? Ja. Nur so zur Diskussion. Ja, das darf man nur ins Internet, wenn man so einen Crashkurs mitgemacht hat? Internet. Muss man bei seinem Provider erstmal so einen Crashkurs mitmachen? So, was ist E-Mail, was hat Verschlüsselung? Nicht auf die Reihe. Ja, aber der hat Pro und Contra, Three Strikes und ähnliches. Das geht in die Richtung, weil wenn ich mir eine Backdoor reinziehe, wenn ich mir und jemand über meine Leitung dann irgendwie Unfug macht und ja, schweres Thema. Ist es, ne? Ist verdammt schwer. Ist verdammt schwer. Also wenn man so eine Fundi-Aussage hat, dann heißt es, man bekommt erst eine E-Mail-Adresse, wenn man so einen kleinen Crashkurs mitgemacht hat, so ein Webinar, halbe Stunde, wie schreibe ich richtig E-Mail, wie nutze ich den Reply-Button, den Forward-Button und was ist Verschlüsselung, was ist PGP und S-MIME. Mhm. Ja, ist aber problematisch. Ich habe mich hier hin zu einem Kunst, hat doch schon 30 E-Mail-Adressen heute. Ja, auf jeden Fall wäre das Netz dann leerer. Also wer ist da gefordert? Das Netz? Die Nutzer? Wir? Ich würde sagen, die Nutzer, ne? Also es sollte auf freiwilliger Basis passieren. Aber ja, das sehe ich auch so. Wir sollten dorthin bekommen, da ein Umdenken in der User und Nutzer und Bevölkerung hinzubekommen, dass halt was geschieht eigentlich mit den Daten und was machen die Datensammler mit Big Data, auf die einzelne Person individualisiert zugeschnitten und nicht halt in einer Spielfilmdokumentation. Ich weise darauf hin, es gibt eine Dokumentation, die heißt 2052, unser Leben in der Zukunft. Und da geht es im ersten Part, das ist eine Dokumentation des ZDFs, da geht es in dem ersten Part darum, dass da ein Arzt ist, der eine Goldcard-Krankenversicherung hat und der hat einen Herzfehler. Und der wird 40 Jahre alt und der feiert mit ein paar Freunden und dann steht er morgens auf und bevor er zur Arbeit geht, stellt er sich vor sein Klo und pinkelt dann in die Toilette hinein. Und die Toilette, das Abflusswasser wertet direkt aus, wie viel Alkohol er getrunken hat, welche Drogen er genommen hat und so weiter und so fort. Und auf dem Weg ins Krankenhaus bekommt er einen Herzinfarkt und braucht ein Organ, eine Organspende. Kriegt er nicht, weil er ins Klo gepinkelt hat. Und dann liegt er da auf dem OP-Tisch und die Ärztin, die ihn operieren sollte, ruft über halt so ein Videodisplay halt diesen Krankenversicherungsstatus ab und er ist von diesem Goldstatus zu Eisenstatus zurückgestuft worden, weil halt eben die Krankenkasse sagt, ey, alles klar, du hast gestern Alkohol getrunken und die Droge genommen und deshalb hat dein Herz versagt und deshalb ist dein Krankenkassenstatus jetzt dir entzogen worden. Fröhliches Sterben. Tja. So, wie gesagt, die Dokumentation heißt 2052, unser Leben in der Zukunft und ich glaube, die gibt es bei YouTube mittlerweile auch zu sehen. Und wenn wir uns das halt eben vor Augen führen, was mit den Daten, die gesammelt werden, der Frank Rieger und die Konstanze Kurz haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Datenkrake. Das hat mir ein sehr guter Freund mal zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt oder zu Geburtstag, ich weiß nicht mehr genau. Ich kenne den, Typ ganz gut, ja. Okay. Und da ist in wirklich nicht Nerdsprache beschrieben, was mit diesem Algorithmus, der da im Hintergrund abläuft, geschieht und was mit Daten geschieht. Ne? Also man sollte sich mal fragen, warum Mark Zuckerberg 20 Milliarden Dollar auf den Tisch legt, um WhatsApp zu kaufen. Und wo dann 40% der Leute erstmal WhatsApp wechseln. Und trotzdem muss da noch genug bei rumgekommen sein, dass sich das für den gelohnt hat. Was hat sich für den Mann daran gelohnt, um weiter zu gewährleisten, dass ich irgendwann schreibe, ich gehe jetzt kacken? Tja. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, schwierig. Aber die grundlegende Diskussion, die ist spannend, wie sich alles digitalisiert. Ich habe jetzt diese Woche mal wieder so einen längeren Bericht gesehen und auch noch eine Woche davor einen Bericht gelesen über Estland. Ist das nicht ein geiles Land? Da läuft alles, aber auch alles digital. Da gibt es kein Bargeld mehr, da ist nichts mehr mit Steuererklärung, da läuft alles digital, komplett. Jeder hat seine eigene ID. Das ist so richtig Big Brother is watching us Start. Komischerweise sind alle glücklich damit. Alle finden das toll. Das ist der Vorzeigestaat in der Digitalisierung. Allein mal nur so das Beispiel, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wo ich erst dachte, oh, harter Tobak. Jeder verdient da sein Geld bei der Arbeit und der Arbeitgeber überweist das Gehalt auch direkt hier an den Mitarbeiter und sofort weiß auch das Finanzamt, wie viel der bekommen hat, wie viel der verdient hat, wie viel Steuern der da abdrücken muss. Du brauchst keine Jahressteuererklärung mehr machen. Du gehst online und siehst, ach ja, okay, so viel muss ich an das Finanzamt abdrücken, drück auf okay, weil die Zahlen stimmen. Das ist doch eigentlich toll. Dann kann keiner mehr so bescheißen, wie es bei uns hier vorkommt in Deutschland. So Höhneszeug und sowas alles. Warum machen die das denn alle? Weil die es können. Weil wir Staat es doch selber zulassen, dass Leute uns hier bescheißen und wir alle, was deine Bürger mehr Steuern zahlen müssen, weil andere uns bescheißen und uns in den Abgrund ziehen. Hat schon ja. Vielleicht, ist beängstigend vielleicht für manche, aber so an gewissen Punkten finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Steigst in den Bus ein und fährst mit dem Bus. Ja, digital erfasst. Ist Island nicht der Staat? Estland. Achso. Also ehemalig Russland, die haben sich abgesplittet und die haben sich komplett neu aufgebaut und das digital. Die haben sich vollkommen digitalisiert. Macht euch mal schlau über Estland. Das ist sehr, sehr interessant, was die machen. Das ist sehr interessant. Wie ich sagte, teilweise sehr beängstigend, wo man sagt, oh, so als Europäer, als Deutscher würde ich sagen, oh, da hätte ich jetzt aber, eigentlich hätte ich jetzt Probleme damit. Und wenn man genau drüber nachdenkt, gar nicht mal so dumm die Idee. Also manche Sachen sind echt nicht doof. Das fängt ja schon an, wir haben doch schon die Datenschützer hier auf dem Hausdach stehen mit Transparenten, wenn einer mit einer NFC-Karte hier mit so einer Barcard 100 irgendwo eincheckt und damit von A nach B fährt. So, dann hast du ja schon Proteste und ohne Ende. Das ist da normal. Da hat jeder seine ID mit seinem NFC-Chip. Die haben ihre ID, ihre persönliche ID in einer SIM-Karte im Telefon, tragen die das rum, bezahlen damit alles zum Beispiel. Da hätte sich hier aber alle auf dem Dach stehen hier und protestieren. Wie kann das sein? Und wir haben alle Schiss, wir haben alle Angst. Und das ist ja Technik, die uns ja irgendwie, ja toll, das uns weiterbringt. Aber nein, wir haben Angst, wir wollen das nicht. Minority Report. Ja, aber toll ist, da ist alles öffentlich. Das heißt, du kannst alles nachverfolgen, was die machen. Auch der Staat ist komplett öffentlich. Du kannst alles nachvollziehen. Ja, ich glaube, das ist das Problem, dass hier der Staat nicht öffentlich ist. Genau, das ist es doch, oder? Also wenn du in Schweden einer selbstständigen Tätigkeit nachgehst oder überhaupt einer Tätigkeit nachgehst, die irgendein Einkommen überschreitet, bist du in einer Datenbank einsehbar, die übers Internet abgreifbar ist. Mhm. Ich hatte mal eine Frage an Naomi Rapach, das ist die Lisbeth Salander aus dieser Trilogie des Stieg Larsson, wegen dem Tattoo, das die während der Verfilmung auf dem rechten Unterarm hat, das in dem Buch nicht auftaucht. Da habe ich nach deren E-Mail-Adresse gesucht und bin in Schweden auf eine Steuerdatenbank Einkommen gestoßen, wo die öffentlich drinsteht mit Anschrift und so weiter und so fort. Ne? Und hier in Deutschland wird sowas als geheim gehalten. Oh Gottes Willen, das ist ja sehr tödlich, sowas. Da kann natürlich jeder, dass unsere Politik da hinter verschlossenen Türen irgendwelche geheimen Entscheidungen trifft, wo halt der Normalsterbliche gar nichts von mitkriegt. Also man müsste ja oben anfangen, das nach unten hin durchzureichen, transparent zu machen. Genau. Und safe zu machen. Und wir leben nun mal eben in einem, ich habe einen Bekannten Doktorarbeit gerade geschrieben, die sich das Leben in der Kleptokratie nennt. Mhm. Also der Staat nimmt, also ich hatte erst gedacht, der will mich verarschen. Es gibt wirklich einen Ausdruck, der lautet, der heißt Kleptokratie. Hier in diesem Land hat sich ja in den letzten 25 Jahren so viel verändert, dass da immer mehr vom Staat eingegriffen wird und die Sache nach oben hin immer undurchsichtiger wird. Das ist es. Uns fehlt die Transparenz ein wenig, was wirklich gemacht wird, ne? Genau. So. Und solange, glaube ich, wenn wir so wie John Locke aus der Wirtschaftstheorie Mikrokosmos, Makrokosmos die Sache sehen, ist es doch heute so, dass die Großen bescheißen. Da ist ein Uli Hoeneß, der bescheißt und geht dann irgendwie für 3 Jahre, wo er nach 2 Jahren rauskommt. Oder ein, wie heißt der italienische Mann dann nochmal, der jetzt Bettpfannen wechseln wird? Berlusconi. Berlusconi, genau. Genau, also wenn der und die bescheißen und die Firmen bescheißen und die Fußballvereine bescheißen, dann bescheißt doch wahrscheinlich auch irgendwann der Enkel seiner Oma. Ja klar. Im eigenen Wohnzimmer und dann noch hinter verschlossenen Türen. So, und solange wir da niemanden haben, wie war es mit diesem Affen? Wir Menschen sind nackte Affen, die einfach das nachmachen, was andere Affen vormachen. Und ich glaube, wir müssen da halt eben jemanden finden, oder wir Nerds müssen halt eben da auch vormachen. Und wir müssen das vielleicht wir sollten das auch in einer Sprache und einer Nicht-Überheblichkeit tun, die wir da manchmal an den Tag legen, weil viele Leute halten uns für überheblich und großkotzig, weil wir uns einfach nicht richtig artikulieren können. Nicht also artikulieren können in Form von grammatikalisch-rhetorischer Konversationen, sondern wir benutzen zu viele Fremdworte, die nicht verstehen, und dann fühlen die sich vom Kopf gestoßen. Genau. und halten uns für arrogante Spinner, die irgendeinen Mist erzählen, der sowieso nichts bringt. Ich meine, das machen wir ja gerne als Nerds, ne? So, ja, sowieso. Ne, Begriffe sowieso. Zu benutzen, die kein anderer versteht außer uns. Ja, genau, weil wir sind ja Nerds. Ja, schwierig. Darum ja Nerdfunk, darum versuchen wir ja so viel wie möglich auf Deutsch zu reden. Was uns ja nicht einfach fällt. Ne, nicht wirklich, nicht wirklich. Leicht fällt. Ja, ist halt so. Ne? Ja, wir reden mal Klartext. Wir haben die Stunde um, Jungs. Wir haben eine ganze Stunde gequatscht schon wieder. Sehr gut. gut? Bist du eingeschlafen? Ne? Ich bin gerade aufgewacht, hier habe gehört. Ah, ja, die Stunde ist um. Die Stunde ist um. Bring. Kannst aufwachen. So, jetzt erstmal einen Kaffee. Jetzt erstmal einen Kaffee, ne? Wird auch ja, Zeit. Das werden wir jetzt gleich machen. Erstmal eine Tasse Kaffee trinken und ein Stückchen Kuchen essen oder was? Hast du Pech, ich habe beides nicht hier. Weder Kaffee noch Kuchen. Ich weiß. Wasser. Wir fahren jetzt zur Tankstelle und holen Kaffee. Content-Type Quark Blade. Ja. Ab zur Tanke. Sugarless. Nee, wir fahren jetzt zur Tanke oder gehen zur Tanke. Oder ab zur Gehen ist immer gesund. Gehen ist immer gesund. Das ist... Ja, so, super, dass ihr Zeit hattet, eine Stunde, mal wieder zu quatschen über den Easter Hack und alles, was zum Leben dazugehört. Super, ja, dass du Zeit hattest. Ja, habe ich mir auch mal genommen an. Ist ja heute Feiertag hier. Bei uns ist er Feiertag. Ja, auch. Siehst du, gibt Länder, die sind nicht so gut dran. Die haben es nicht so gut wie wir. Dafür haben die digitale Chips in SIM-Karten. Genau. Ja, das war der Nerdfon Nummer 72, ne? Oder? Was habe ich irgendwie dafür wie die Zahl vorgelesen? Ja, das muss der Nerdfon 72 gewesen sein. Das war auch der Nerdfon Nummer 72. Das war der 21. April 2014. Ich bin Pascal Kuschelken. Dabei waren heute wieder der Uwe. Tschüss. Und der Huhet. Tschüss. Dann sage ich auch mal das bedeutungsschwere Wort. Tschö. Und 3, 2, 1, Klick.